der Fahnenträger fiel, die Fahne darf nicht fallen. Und uns verwirrt nicht Geld noch Ruhm. Die Fahne bleibt uns Heiligtum, uns allen. Wir lassen von der Fahne nicht, ob mancher Bund zusammenbricht. Man nahm uns alles Geld und Gut, wir geben mehr noch rotes Blut. Doch bis zum Letzten gilt die Pflicht, wir lassen von der Fahne nicht. Wir reißen höher sie empor, wenn sie sich tief gesenkt hat, auf eines Bruders Totenmahl. Und heller glüht nur ihr Fanal, wenn Blut sie neu getränkt hat. Wir lassen von der Fahne nicht, wir fühlen zehnfach das Gewicht. Die Leiber, die erstarrt im Grab, dass Deutschland endlich Sonne hat. Ein Wort nur dauert vom Gericht, wir lassen von der Fahne nicht. Die Fahne, die weht immer da, wenn Fäuste sie umkrallen und Blumen blühen aus rotem Blut. Die Fahne bleibt uns höchstes Gut, uns allen. Wir lassen von der Fahne nicht, und wenn noch Herz und Auge bricht, Kamerad, schon manches Tod in Hand, vor dir den Fahnenschaft umwand, aufleuchtet groß ein Opferlicht. Wir lassen von der Fahne nicht.